Kundgabe 3746. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19.04.1946. Geist der Wahrheit. Die Vermittler der Wahrheit werden sich stets in rechtem Denken befinden, so wie sie für mein Reich tätig sind. Also braucht der Hörer nimmermehr zu fürchten, irrig belehrt zu werden, so jener ihm göttliche Worte vermittelt, die er nicht aus fremder Quelle entgegengenommen hat, sei es aus Büchern oder durch Studium. So wie also ein Mensch für mich und meine Lehre eintritt und gewissermaßen eigenes Gedankengut vertritt, also ein Wissen, das aus ihm selbst geboren wurde, wird auch sein Denken recht sein. Denn dem Wissenden ist auch der Ursprung des Gedankens kein ungelöstes Problem. Wer für mich spricht, wer meinen Namen und meine Liebelehre vertritt, aus sich heraus, der ist auch mein Arbeiter. Er steht in meinen Diensten. Und er wird von mir recht geleitet im Denken, Reden und Handeln. Darum kann einem Träger und Verbreiter meines Wortes stets Glauben geschenkt werden, so wie er sich mit innerster Überzeugung dafür einsetzt, was er redet, so wie er alle Einwände und Gegenreden widerlegen kann, folgerichtig und dem wahrheitsverlangenden Menschen annehmbar. Es muss der Hörende es spüren, dass der lehrende Mensch nicht etwas Eingelerntes vertritt, sondern ein Gedankengut, das in ihm selbst lebendig geworden ist, und davon wird er sich überzeugen können durch Rede und Gegenrede. Er kann dann auch überzeugt sein davon, dass ich, als die ewige Wahrheit, durch diesen Menschen geistig wirke, so wie er sich für mich einsetzt, dass ich ihn keine Unwahrheiten verbreiten lasse, weil das meiner Liebe und Weisheit widerspricht. Darum aber muss auch dem Zuhörer Gelegenheit gegeben werden, sich zu äußern, auf dass das folgerichtige Denken des Lehrenden einsetzen und erkannt werden kann. Wer nicht von meinem Geist erfüllt ist, der wird auch niemals mein Wort lebendig weitergeben können, selbst wenn er über ein reiches Wissen verfügt, das er schulmäßig durch Studium erworben hat. Doch das Wissen bleibt tot. Und so er durch Gegenrede gezwungen ist, es zu vertreten, wird er sich wieder eingelernten Wissens bedienen. Er wird nicht klar und verständlich die Einwände widerlegen oder Bedenken zerstreuen können, so, dass der Zuhörer von der Wahrheit seiner Rede überzeugt ist. Es muss mein Geist im Menschen tätig sein können, und er wird auch in jedem Lehrer meines Wortes tätig sein, so dieser mit Eifer sich für die Verbreitung der Wahrheit einsetzet, um die Mitmenschen zu mir hinzuführen, den er als die ewige Wahrheit erkannt hat. Dessen Denken leite ich recht, und das sicherste Merkmal meines Geistes in ihm ist, dass er nur mein Wort vertritt, dass er den Mitmenschen meine Liebelehre verkündet und ihnen die Auswirkung des Liebewirkens verständlich zu machen sucht. Dieser allein ist der rechte Vertreter von mir auf Erden, der Wahrheitsträger und also mein Jünger und Diener, der in meinem Auftrag tätig ist. Den Mitmenschen zur Liebetätigkeit anzuregen, ist seine Mission. Und je nach Erfüllen dieses, meines ersten und größten Gebotes der Liebe, wird er wissend werden. Er wird von der Wahrheit durchdrungen sein, so wie er mein Wort anhört und es befolget. Dann wird mein Geist auch in ihm wirksam werden. Er wird voll überzeugt sein, dass er in der Wahrheit wandelt, so wie er ein Leben in Liebe führt. Denn mein Geist schützet jeden vor irrigem Denken, der mir aus innerstem Herzen zustrebt, der sich zur Liebe zu wandeln sucht, um sich mir anzugleichen, der ich, die ewige Liebe selbst bin. Amen.